mich wie verrückt. Los, küss mich. Du siehst mich an, doch ich blick nicht zurück. Du siehst mich an, komm, geh noch dieses Stück. Du fühlst es, Mann, ich lieb dich wie verrückt. Komm, küss mich. Ich hab dich wieder gesehen, steh nicht mehr still, kann nichts mehr verstehen. Mein Kopf zerspringt, wie das Eis am Drehen, kann nicht mehr stehen. Doch du bist vergeben, denn ich bin so verliebt und deswegen hab ich dir dieses Lied hier geschrieben. Ich hoffe, ja, du kannst mir vergeben, ich glaube dran, ich spielte im Regen. Ich hab mich heute nur gefragt, was du wohl sagst, weil ich dich nochmal versuch, was wert ist, mir doch egal. Du hast die Wahl, ist ideal für mich, denn ich hab alles getan. Ich war spontan, hab nichts geplant, meine Liebe zu dir war immer humanlos. Komm, küss mich nochmal. Du siehst mich an, doch ich blick nicht zurück. Du siehst mich an, komm, geh. Ich lieb dich wie verrückt. Komm, küss mich. Du siehst mich an, doch ich blick nicht zurück. Du siehst mich an, komm, geh noch dieses Stück. Du fühlst es, Mann, ich lieb dich wie verrückt. Komm, küss mich. Jeder von uns hat Scheiße gebaut, ob du, ob ich, wir haben uns immer vertraut. Es gibt kein Zurück in dieser völlig abgestumpften Welt dort draußen. Ich kann's nicht verstehen, wie Gefühle vergehen, obwohl ich hab schon vieles gesehen. Doch mir egal, ich will mit dir leben. Ey, ich frag dich, kannst du mir vergeben? Komm schon, ich hab alles getan, damit du mir jetzt hier glaubst. Ich bleib dein Schatz, komm zu mir, denn ich weiß, was du brauchst. Die Zeit war einfach zu schön und ich komm da nicht raus. Ich will dich, du willst mich, also küss mich. Du siehst mich an, doch ich blick nicht zurück. Du siehst mich an, komm, geh noch dieses Stück. Du fühlst es, Mann, ich lieb dich wie verrückt. Komm, küss mich. Du siehst mich an, doch ich blick nicht zurück. Du siehst mich an, komm, geh noch dieses Stück. Du fühlst es, Mann, ich lieb dich wie verrückt. Komm, küss mich. Alles war so schön, doch du bist weg. Diese Welt ist hart und ungerecht. Die Zeit mit uns erfüllte ihren Zweck. Fühl mit mir, du bist allein und willst mich jetzt für dich. Ich kann nicht schreien, so findest du mich nicht. Lass mich in Ruhe, ich warte, bis du sprichst. Vergiss mich! Oh. Ich bin am Boden zerstört, wieso sagst du jetzt sowas zu mir? Verliere ich dich jetzt für immer hier? Ich laufe weg und krepier. Ich bin jetzt vollkommen gestört, halt mich nicht fest an Gefühle zu dir. Ich will mich nicht wieder, ich bring mich um, ich komm nicht klar, ich spür diese Gier. Ich bleib nicht hier. Ich geh von dir. Ich denk an dich und sag, ich mein. Los, küss mich, es muss sein. Du siehst mich an, doch ich blick nicht zurück. Du siehst mich an, komm, geh noch dieses Stück. Du fühlst es, Mann, ich lieb dich wie verrückt. Los, küss mich. Du siehst mich an, doch ich blick nicht zurück. Du siehst mich an, komm, geh noch dieses Stück. Du fühlst es, Mann, ich lieb dich wie verrückt.